Jede keltische Provinz hatte ihre heilige Stätte, die das Zentrum ihrer Welt war, und ihr Name verriet die Beziehung zwischen Erde und Himmel, dem Stamm und seiner Gottheit. Wie die meisten Nomaden hatten die Kelten kein Götterpantheon, sondern waren eins mit den Elementen und dem großen Geist. Und sie liebten die Natur, fügten sich rituell in sie ein. Sie beherrschen zu wollen, wäre ihnen nie in den Sinn gekommen, niemals. Geht, sagt der biblische Gott zu den Menschen, und macht euch die Erde untertan. Und wir taten es. Unser Gehorsam war schrecklich, war die Ursünde wider den Geist. Wir haben die Erde zuerst zur Magd und dann zur Maschine gemacht. Aber sie ist ja ein Stern, ein lebendiges, strahlendes Wesen, dessen Leib wie der unsere voll von Geheimnissen ist. Was wissen wir schon von ihren Zentren und Zonen, von ihren Öffnungen ins Unirdische? Die Kelten brauchten weder Kirchen noch Tempel. Ihre Heiligtümer waren Eichenhaine, Berge, Wälder und Seen. In den alten Kultstätten der Natur selbst versammelten sie sich, fällten ihre Entscheidungen, tanzten, spielten, feierten ihre Feste. Im Jahr 60 nach Christi haben die Römer die heiligen Haine der Druiden zerstört. Es gab eine Sprache der Bäume, ein geheimes Alphabet. Die 8 edlen Bäume, Birke, Erle, Weide, Eiche, Vogelbeerbaum, Haselnussstrauch, Apfelbaum und Esche bildeten seine Anfangskonsonanten. Die Erle ist ein Feenbaum, dem toten König Bran geweiht, der uns als Erlkönig im Lied begegnet. Und Taliesin singt von einem Krieg der Bäume, ein Geheimnis, ein Rätsel. Die Erlen in der ersten Reihe begannen mit dem Gemetzel. Weide und Eberesche traten später erst in die Reihen der Schlacht. Unter den stampfenden Füßen der hurtigen Eiche dröhnten Himmel und Erde. Mannhafter Wächter der Pforte wird sie in allen Sprachen genannt. Groß war der Stechginster in der Schlacht und der Efeu in seiner Blüte. Der Haselstrauch war Schiedsrichter in dieser verzauberten Zeit. Wild und ungeschlacht war die Tanne, grausam der Eschenbaum. Er weicht keinen Fußbreit zur Seite, zielt direkt auf das Herz. Die gabenverschenkende Eibe stand finster am Rande der Schlacht. Und der Holunder brennt langsam inmitten sengender Feuer. Ein Krieg der Bäume oder ein Tanz? Die Schlacht, der Tanz der Buchstaben? Die Kelten waren anders als wir, keiner langweiligen Logik verpflichtet, sondern voller Überraschungen. Sie konnten schreiben, aber kein Ereignis hielten sie schriftlich fest. Ihr religiöser Eifer war legendär. Doch die keltische Religion ist unauffindbar geblieben. Sie hatten begabte Künstler, ihre ersten unter griechischem Einfluss entstandenen Münzen beweisen es. Doch wandten sie sich schleunigst von ihren Meistern ab und schlugen einen entgegengesetzten Weg ein. Sie waren gute Baumeister. Ihre Befestigungen kamen denen Cäsars gleich. Aber von einer monumentalen Architektur wollten sie einfach nichts wissen. Barbarisch? Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben den geradezu panischen Wunsch, alles dokumentarisch zu bewahren, die Vergangenheit nicht vergehen zu lassen. Wir werden von einem historischen Weltbild beherrscht. Die Kelten hatten kein historisches, sie hatten ein spirituelles Bewusstsein. Sie zerstückelten das Leben nicht in Vergangenheit und Zukunft, denn ihre Gegenwart war unendlich. Sie fühlten sich nicht als Gottes Ebenbilder. Über einen Gott in menschlicher Gestalt haben sie nur gelacht. Ihre Götter waren anders. Da gab es eine uralte Bärengöttin, aus der später vielleicht König Artus wurde. Und Epona, die Pferdegöttin. Aus einer Hirschkuhgöttin wurde allmählich, wir kennen ihn schon, Cernunnos. Der Hirsch war ein heiliges Tier und die Jagd auf den weißen Hirschen ein magisch-religiöses Ritual. Sein Geweih war ein Symbol der Macht. Werden Sie an den keltischen Gott denken, wenn Sie das nächste Mal in einem Wirtshaus zum Hirschen einkehren? Seine Spuren finden Sie noch immer und überall. Seine Ahnin war Artemis Diana, die Sonnengöttin jener Völker, die noch vor den Indoeuropäern in Westeuropa lebten. Später wurde eine Mondgöttin aus ihr. Götter verwandeln sich, wechseln ihr Wesen und Geschlecht. Nur wir verbieten es. Aber dürfen wir Gott wirklich in unserem Glauben erstarren lassen? Ist es nicht eine Schande, ihn mit Dogmen zu fesseln? Geben wir Gott endlich seine Freiheit zurück. Meine keltischen Lieblingsgötter sind Belenus und Morrigou. Belenus, der glänzende, funkelnde. Belenus, der Licht- und Wassergott, der im Christentum zum Erzengel Michael wurde. Die Mont Saint-Michels, die Michaelerkirchen und Kapellen, sie alle waren ursprünglich Belenus geweiht. Aber auch Götter haben ihre Biografien und wir müssen zulassen, dass sie sich verändern. Auch Michael, den blauen Engel auf der Schwelle des Todes, liebe ich sehr. Und Morrigan, Morrigou, die vogelgestaltige Königin der Spukgeister, die Rebin, die Krähengöttin der Unterwelt, Morrigou mit dem grauen Haar. Sie sitzt im Weißdornbusch, der der Krähe geweiht ist, und stößt drei Schreie aus. Durch einen Zauber besiegelt sie den Untergang des Helden, der ihre Gunst einst zurückwies. Ist sie die Nachtseite, das Alter Ego der Sonnengottheit Belenus, des scheinenden Hellen, unsere Dame der Nacht? Ständig ihre Gestalt wechselnd, ist sie die verschlingende Raubvogelfrau. Sie verschlingt Leben und gebiert es zugleich in einer anderen Welt. Die Tödin, Göttin des Schattenreichs, Königin der Albträume, nächtlicher Dämon. Als rote Frau mit roten Augenbrauen sitzt sie im Wagen, den ein rotes, einbeiniges Pferd zieht, und ihr roter Mantel schleift im Staub. Königin der Schatten im Nebelgefährt. Verschwindet die Erscheinung, bleibt ein schwarzer Vogel im Baum zurück. Er schaukelt auf einem Zweig und prophezeit Unheil. Die keltischen Götter sind immer gegenwärtig, obwohl man sie nicht immer sehen kann. Nur an bestimmten Orten öffnet die Menschenwelt sich für die Welt der Götter und umgekehrt. Das Nemeton war so ein Ort, ein Heiligtum. Das konnte eine himmlische Waldlichtung sein, die Spitze eines Hügels, eine Insel im Meer, eine Quelle. Zauberstätten des Austauschs zwischen Göttern und Menschen. Eigentlich gab es in der keltischen Gesellschaft keinen Unterschied zwischen dem Bereich des Sakralen und des Profanen. Alles floss ineinander, auch Tag und Traum. Die Kelten kannten keine aristotelische Trennung zwischen Realem und Imaginärem, keinen Unterschied zwischen Wahrscheinlichem und Unwahrscheinlichem. Alles ist möglich. Anything goes, sagt 3000 Jahre später Paul Feierabend, mein Lieblingsphilosoph. Aber alle Wunder sind ja, die Kelten wussten es, nicht in grauer Vorzeit oder einer fernen Zukunft, sondern jederzeit in uns. Unsere lineare Logik war ihnen ebenso fremd wie die Vorstellung einer linearen Zeit, in der man die Ereignisse wie auf einer Wäscheleine zum Trocknen aufhängt. Und die neue Physik, Relativitätstheorie und Quantenmechanik gibt ihnen recht. Darum möchte auch ich ihnen nicht auf einer geraden Linie von den Kelten erzählen, sondern in rhythmischen Abwandlungen, Varianten der Gleichzeitigkeit. Nicht von A bis Z, sondern in wiederkehrenden Motiven vermische ich die Buchstaben ihres Lebens. Erinnern Sie sich? Die Kelten konnten zwar schreiben, doch war es verpönt. Auch die Schrift ist ja linear und das Schreiben entzieht, wie sie erkannten, dem Sinn des Geschriebenen die Kraft. Vertrauten sie den Elementen ihre Botschaften an? Hören wir sie im Rauschen des Wassers, im Prasseln des Feuers, im Singen des Winds? Ist ihre Stimme der Regen, das Ächzen der Bäume, das Heulen des Wintersturms? Vielleicht, wenn sie achtsam werden, und ganz still, wenn sie ihr drittes Ohr öffnen. Ich bin der Wind, der übers Meer weht, die Seele des Feuers, ein Barde, der Kunde bringt von den Sternen und sein Lied singt bei Einbruch einer schönen Nacht nach einem herrlichen Tag. Was Sie von mir hören, sind allerdings die Stimmen der keltischen Barden. Amergain, Taliesin, die Geheimsprache der Dichter, in der alles Wissen bewahrt wurde, Gesetze und Beschwörungen, der rituelle Kalender, Zauber und Prophetie. Bin Wort des Wissens unter so vielen Lettern der allerersten Stunde Buch, Dichter, Sänger mit der klaren Stimme, bin Schlange, bin Liebe, was ich singend verkünde, hol ich herauf aus den Tiefen.